1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Einen wunderschönen guten Abend dir und euch, die ihr jetzt hier Zeuge dessen seid, was bei 1 Live passiert. Herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, und einer Pfingstausgabe, die ich zunächst ins Zeichen etwas kürzerer Tracks stellen möchte. Die können wavig sein, die können Afro-Touch haben, die können auch ganz klar in den Bereich der Rap-Musik gehen. Wir hören das neue Album eines Verstorbenen, nämlich das von J Dilla, bevor ich dann im Laufe der Sendung mich hier so ein bisschen abrege und ruhigere Tracks, unter anderem von Burial, anstreben werde. Zunächst ein bisschen New Wave aus New York. Lissy Trulli, Self-Taught Learner heißt ihre EP, daraus hören wir Boy Boy. 1, 2, 4, Ladies and Gentlemen, das sind die Yeah Yeah Yeahs mit Musik aus ihrem It's Blitz Album Faces. Davor haben wir das New Yorker Duo Matt and Kim gehört. Grong erscheint Ende dieser Woche ihr Debütalbum Lessons Learned. Der Track daraus, viele schmutzige analoge Keyboards und Bässe, die gut und kräftig glühen. Das ist das Fatboy Slim Projekt BPA, auf dem er mit verschiedenen Leuten sich zusammentut, unter anderem David Byrne und Dizzy Rascal, Toe Jam. I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road, but on Friday night I'm purified. A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet. Explode if you poke it. Exposed on the floor. It grows if you soak it. Boy, God knows no one else will find a new romance. 1, 2, 4. Dieses Album habe ich sehr kurzfristig gehört. Kein Wunder, es ist ja erst auch ganz, ganz wenige Tage raus. Es stammt von der, britischen Band. Hauptverantwortlich ist ein Duo Golden Silvers. True Romance ist das Album, den Titeltrack haben wir gerade gehört. Und ich bin hier wirklich ganz begeistert von dem, was die machen. Das ist für mich der ideale Soundtrack für kleine, überfüllte Bars, in denen man wahlweise nicht genug kriegen kann von den Drinks, die von der Richtung Theke anrollen. Man will auch mal ein bisschen den Arsch bewegen, mal heftig, mal eng tanzen. Also das ist ja eine Kollektion wirklich unterschiedlichster Songs mit jeder Menge Humor darin, so hier und da so ein paar Schleifer auf den Synthesizern, funkige Grooves, Kuhglocken. Wer von uns möchte schon auf Kuhglocken verzichten? Ein ganz fulminantes Album, Golden Silvers, True Romance. Eins, das mich nicht loslässt und das ich für diese Pfingstsendung gerne mal wieder hier einbauen wollte, ist das der amerikanischen Band Still Flying. Albumtitel sei natürlich nachgetragen. Never Gonna Touch the Ground, Still Flying. Greatest So Flip bought a cell phone, even though he had it back going. He learned it's important to keep in touch with all the dudes that you love. So we all jumped into the party bus, and the jam admiral turned it loose. And now every time that my phone blows up, it's from Forever Deuce. Get up on the bunks. Five hour we yodel, how we cuddle. Now the one room ranch. Office equal food like the ants. So we young out in the street like a lizard on a branch. I've something to say, I'm gonna say it once. I'm waiting for my day, that day to take my chance. So when I work, give me my pay, me overtime, me advance. I'm tired of being a victim of the circumstance. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Remembering the days of dry bread without butter. Out in the streets, I see friends, I see foes. I see life comes, I see life goes. People pray, people like vultures and crows. Gunshot a beat like the north wind that blows. I've been through all of them woes. So the street lifestyle is no bed of roses. Who feels it knows, don't ask cause it shows. To be a garrison is not what I chose. Don't you think I want one of them big hoes refash to? Drink champagne with my spouse and a splash to. Don't get red eye for the things where my buy with my platinum card and my cash to. Whoa, big on my jeep and I'm a parking lot to. Send to young TV screen with so flat to. Mama don't cry if I live or I die. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Remembering the days of dry bread without butter. Still I go and trod it, now my one piece of suit, yeah. Still I go and walk it, now my lean piece of boot, yeah. When it gets sticky, me have to trod it like mortar. Life is a school and the street is my tutor. If I was a boy, I woulda be a top shooter. Still I want my joy, me now go turn a prostitute, yeah. Know me have to make it, so me trod into the future. Cause I have a dream like the great Martin Luther. Luther, Luther, Luther. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Girl from the streets, from the gully, from the gutter. Remembering the days of dry bread without butter. Gotta live, so definitely that's a system, that's street life. You understand me? And just it's about going out there, surpassing the dangers of the street and just living it up, get by, overcome, be victorious. So, you know, that's it, street life. the bottom too. Me too. Feed the horse. I want to make love to them. I want them to scream my name. So I say, feed the horse. I want to ride them. I want to make them ride me. Live hier. Ich mache hier mal einen ganz kleinen Break. Ich habe in der letzten Woche von einem Festival in Dänemark kommend, dem Spot-Festival in Aarhus, das zum insgesamt, was habe ich denn gesagt, 15. Mal, glaube ich, ausgetragen wurde, hier mal die dänische Bassflanke, soweit sie mir begegnen konnte, da in Aarhus, vorgestellt mit zwei Acts. Einmal Lucy Love und zum zweiten hier gerade erneut gehört Faggot Fairy. Hinter Faggot Fairy steckt in erster Linie MC Ena und ein Mann, der sie live an den Keyboards unterstützt. Ihr Album, sie kommt aus Sarajevo, hat hier und da so ganz leichten Balkan-Pop-Einschlag, ist aber unterm Strich ein, wie ich finde, wirklich überragendes, richtig gutes Dancehall-Bass-Album geworden. Es heißt Feed the Horse und entsprechend haben wir von der offensichtlichen Pferdeliebhaberin MC Ena hier gerade den Titeltrack gehört. Das Ganze nennt sich Faggot Fairy, Feed the Horse. Das Album, wer da mal so ein bisschen weiter suchen will, müsste mit den Begriffen eigentlich weiterkommen. Jetzt hören wir den Notruf in der Notrufzentrale. Ein Mann ruft relativ aufgeregt an und berichtet, seine Frau habe gerade an einer Überdosis Marihuana zu leiden. Der Track stammt vom neuen Album der Dub Pistols, deren Karriere weit in die 90er Jahre zurückgeht. Aber von wegen altes Eisen, für meine Begriffe haben die in den letzten Jahren einen richtig guten Aufschwung gemacht. Mit Tracks, die weitestgehend vokalisiert sind, mit UK-Rappern, allen voran Rodney P., dieser Oldschool-Mann, der hier auf dem neuen Dub Pistols-Album auch wieder eine wesentliche Rolle spielt. Rum and Coke heißt das Album. Und jetzt beobachten wir Rodney P., wie er da sich beim Notruf meldet wegen seiner Frau. Der Titel, man hätte es sich ja fast denken können, heißt Ganja. Hier sind die Dub Pistols. I think I'm having an overdose of this, so is my wife. Overdose of what? Marijuana. Okay, how much did you guys have? I don't know. We made brownies, and I think we're dead. I really do. Hey, this ganja vibes and herbalists. Oh, your spiffs in the air with pride, we never hide. Roll with me as we feel these highs and goes. Who's got the solution to these perilous times? Should I seek to find God or should I shine my knives and start rapping about crime for the gangs and crews? I need a little meditation with the king size blues. It goes. With this face to me, I'm at number one light to talk. Yeah, big up this thinking style. Who do I want to butt? No. Give me the sense to me, I'm at number one. Meditation's what it's for. Give me the sense of Emilia, met the one I'm born to split. Round I'm off in rhythm, killer, dub pistols in your whip. Yeah, yeah. Yo, I want you to watch out now. From your hustling and got no dough, then that's some joke shit. This here one is for the mans where I know we think it's funny throwing drinks on girls while I provoke shit. Yeah, it's big things written her. Got Nippy the rhythm killer, put the girl in swinger like Austin. This ain't about the A-class drugs, the Kate Mostyn. This is about the hydro weed that's up the frosting. You know the crystal flex. Big bugs like them and them over Bristol get. And if you ain't heard about the pistols yet, I'll introduce you to the hype. Come with smoke a peace whack. Give me the sense to me, I'm at the one light to talk. Yeah, big up your thinking style. Who do I want to fuck? No. Give me the sense to me, I'm at the one on our trees. Underneath the Arizona and the Kikis. Fuck Yanja, we ain't at the one I take a draw. It's the eating of the nation, meditation's what it's for. Give me the sense to me, I'm at the one I'm on our split. Round I'm off the rhythm, kill her, dub pistols in your whip. Shine and glisten. We're trying to leave something for the youths. That's the mission car. Everybody want a house with the pool, but if the money turn your fool, it's better you'll be like school, not true? As we pass through, big up the crew. Weed ain't for everybody, might not be for you. They got us under prohibition like it's 1932. But no matter what them want, say or what them want do. Now we're gonna give it a sense to me. I'm at number one like TikTok. Yeah, big up your thinking style. Who do want to put? No. Give me the sense to me. I'm at number one on our trees. Underneath the Arizona and the Kikis. Meditation's what it's for. Give me the sense, Amelia, met the one I'm on a split. Round I'm off the rhythm, killer, dub pistols in your whip. Yeah. How we doing it tonight? It's cold steel, bitches. My flows always be on time when I run down line. My flows define, fit classics ain't the drop of a dime. Y'all can't put your finger on it, still ain't touching my grind. Quiet bubble, motherfuckers, and y'all still don't get it. When I spit, y'all twisting your face like somebody shit it. Favorite MC, but he's scared to admit it. One of the hardest artists that you probably never heard. A word of me and Dylan, my crew, we bout to take it further. Rank on any niggas on the planet and we'll serve ya. Wanna make it happen, call that nigga Hex Murder. Fat Cat, a.k.a. Ronnie Pound Sterling. Chillin' in my dressing room, get head from your girlfriend. Hotter than a Sherlin. You got a cold that ain't shit. My flow sick when I spit, it's like a Earlin. Battle star, rockin' with the hot shit you're movin' to. Rockin' with the hot shit you're movin' to. I'm on it, free. Fat Cat. It don't get sicker than that. Battle star, rockin' with the hot. The hot shit you're moving to. Fast forward battle, son, I bring it right to you. I bring it right to you. Fuck y'all without the dick looping. Been on my pen hustle, win Russell and Rick Rubin. Producer sick grouping. Hollis Queens, stylist mean. And follow scenes inside of Halloween's series. Fear me, I went from having just 80 bucks to lavish Mercedes trucks established. You could say he fucks Lady Luck. Lately stuck in the rhyme with a scheme that starts out like the scheme of the crime. But someone dreaming to climb. It's the impeccable prince with intellectual sense. Got an intense extra glow like an electrical fence. Yeah, I'm still in the show. Y'all been feeling the pro since I got my grill in the dough. From the heel to the toe, your boy fresh off the block with stitching shots, blow hash, where niggas is dropouts and bitches got no class. And here's another fly lyric kid under the little the guy who stays high as the eye on the pyramid. Yeah. Battle star rocking with the hot rocking with the hot shit you're moving to. I'm on the green. Back cat and gun get sicker than that. Battle star rocking with the hot you're moving to. Last four battles, son, I bring it right. I bring it right to you. So sick, you don't want none of this. Hold on. You know the call back in the reeds. Misplace your vertebrae about 7 degrees. Laws, jaws, and false promises. Still living in the same hood where my mama is. Smoke like I'm trying to find where a coma is. Gym star, show your jaw what a comma is. Fuck with brown dog, show you where the drama is. Swear it might be easier to snatch Obama kid. Take a nigga out quicker than Adam Rip. I make a bitch out of nigga Jim Jones at the record jumping fence ass nigga. When I'm fifth parallel and I'm clutching on the trigger, I'ma have you jumping them pearly gates or gravy like country steak. Wait a minute like Kim and Ray J. They sound like the bass line on Dre Day. The bitch take it on her chest like a bum bum. Lost one like Lauren. Dog, I'm scoring. More hoes than 25-year-old Michael Jordan. Touch mics like Macaulay Culkin. Hit your bitch with the chocolate thunder, Carol Dawkins. And I'ma break her headboard. Same way he used to break the backboard. That boy so raw, but never in her dreams will I ever, ever, ever, ever, ever hit that bitch raw. Just save my life, just like Dilla did. More than a t-shirt, grandma rock the same shit like Captain Kirk. And I can make your bitch smirk. What a gun pussy, I gotta make that bitch squirt. Get hoes round, start text balling by chirps. And you gon' need a nurse. Triple on deck, coming home third base like search. And I'm nice like Pete. Been nice since watching Pete and Pete. When you cop credit, you don't cop shit. Shout out like the nigga Lodian theme song, kid. Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick. When I caught a weed man, nigga, I cop big. So much in the back room, what I tell the kids? Detroit and this bitch. And this bitch. Live hier. Auch hier wieder einen ganz kurzen Break, denn ich will Jay Dilla gleich nicht in irgendeinem Nebensatz erwähnen, sondern schon zwei, drei halbwegs vernünftige Dinge zu und über ihn sagen. Er, Jay Dilla, der vor 3 Jahren, ich glaube es war im Februar, als 32-jähriger Mann an dieser mysteriös-kuriosen Krankheit Lupus und deren Folgen gestorben ist. Der große Hip-Hop-Produzent, an dessen Seite bis zuletzt eine Frau stand, die ihn nach meiner Erinnerung auch bei seinem letzten Deutschlandaufenthalt begleitet hatte und ihn teilweise vor sich her schob. Er war so schwach, dass er im Rollstuhl sitzen musste. Das war seine Mutter, Maureen Ma Dukes Yancey. Und als Dilla gestorben war, mit 32 Jahren, da war es diese Mutter, der sich gute Freunde von Jay Dilla näherten und fragten, sagen Sie mal, können wir da nicht noch was tun? Es gibt noch Beats von ihm, posthum etwas veröffentlichen. Und seitdem gilt, dass aus dem Nachlass von Jay Dilla im Grunde nichts ohne seine Mutter läuft. So ist sie auch bei neu ausgegrabenen Beats, die kein anderer als Pete Rock übersehen hat, gemixt und ein wenig arrangiert hat, verantwortlich und wird im Booklet des neuen Albums als Executive Producer geführt, eben Maureen Ma Dukes Yancey. Zusammengestellt, gefügt hat das Ganze Pete Rock, aber die Beats stammen natürlich von ihm, von Jay Dilla. Und wenn ich davor Harmonic 313 gespielt habe, dann deshalb, weil Mark Pritchett sich auf seinem Album When Machines Exceed Human Intelligence einmal mehr einen Rapper geholt hat, Fat Cat nämlich, der auch immer gerne an der Seite von Jay Dilla gestanden ist. Das Dilla-Album, das jetzt herausgekommen ist, soeben, posthum, heißt Jay Stay Paid. Ich kann das nicht haargenau übersetzen, würde aber mal so gefühlsmäßig spekulativ sagen, Jay ist jemand, dem immer noch und auf immer und ewig Respekt gezollt werden wird. Black Thought, Doom, Rack One, viele, viele Rapper sind dabei, auch Fat Cat. Und wir erleben auf der nächsten Aufnahme Fat Cat, diesmal tatsächlich an der Seite von Jay Dilla. Wenn ich diesen Track hier, der von dem Amerikaner Darby produziert worden ist, richtig verstehe, dann erleben wir in den nächsten 3 Minuten Fat Cat und Dilla beide als MCs. How the fuck you sound? Detroit make the world go round. Pull up in big trucks, set up shop in your town. Week later, my wolves straight locking it down. We bust those lead pipes that make those loud sounds. Lay down, clowns, I turn your smile to a frown. Blowing that good green, y'all chipping it on that ground. Y'all the reason for them to scan to come not town. They homo veggie thugs, sporting tennies and nightgowns. Smacking you little ballerinas down in the lounge. 200 pounds for pressure, man, I'ma miss ya. Few hours later, the paramedics gotta get ya. Yeah, take his ass straight to a hospital. He ain't no fat and Jay's the ultimate obstacle. Can't fuck with it, it's impossible. It's on and popping, you lost the show, imposters. On my east side, west side, say it again. East side, west side, niggas doing the flare. You just a little boy, fucking with a man. Call up them big fellas, never see you again. While you lames trying to stay in the game, we playing to win. Didn't hit once, I say it again. While you lames trying to stay in the game, we playing to win. Fat Cat and Jay did it again. They can pretend while we get this dough. All my hoes go and get it. Pimpin' take toll from the hoes and go spin it. I takes it from the baby mama, I takes it from the cousin. I'm kicking sober in the morning later when I'm buzzing. I make them, I break them, I came in the door. I said it before, don't let it be short. Cause it's not the game to play. No, it's not the game, ho. It's just the way that we play. Got a pimp smack baby on the daily for cake. Maybe it's just the way that we lay it down. Cause just like that, hoes come out the puss like that. Head up in the whip, I push. Like the Mac I am, it's bitch choose or lose it. With truth in the music, who can refuse it? Who keeps the fuse lit? New shit, nigga. Wanna walk the walk, but make sure your shoes fit. Tighten your laces, boy. And if your lips is loose, got plenty shit to tighten your faces. Let's face it, you basic, boy. Jay spit it, don't hate, bitch, make some noise. Ooh. This is dedicated to all Detroit ballers. I'm from the city, Detroit. Who got your city on lock? Check it out. Yo, from the 313. Let's get it up like it's Monday night in the key. With 22s, 23s. Bounce with the shoes on the Jeeps. It's slick like that. It's for all my live niggas. Who got the city on? I'ma get the key. Dealing with Cat, it don't get sicker than that. Let's get it popping like it's New Year's Eve. To my Jeep niggas hopping in your 2-year lease. Beep, beep. You ballin', do you deal all in? I like to cash her out and mash her out. I hit the mall and then Belle Island. If a bitch talk shit, I'ma smash her mouth. What? Red man promo style. B-I-T-C-H-S will get it. K-Solo style. Nigga, nigga, hot shit from Dobry. Let's show these motherfuckers that it's true and not just a hobby. And then take the trim straight to the Athenium and let them just sit in the lobby. Spit game is just plain. Y'all simpleness. Stop it. I give it to you like Pac did to Mobb Deep. And that's why I fucked your bitch. East side, my niggas is cutthroat with it. West side, get live. Keep your hands clapping, it's your man's back in this. Check out time, pack your shit. Or get in the black backhand and smack it in. You don't want me a cat to spit, it's game over. under the sun, just a crazy, crazy, crazy dream. Isn't life just a mirage of the world before the world, before the world? Why am I here and not over, over, over there? Where did time begin? Where does peace end? Da habe ich die Platte auf den Spieler gelegt, der es ja offensichtlich nicht tut. Das ist aber kein Drama, die drehe ich eben um. Ich hatte den Regler hier hoch und dann tat sich nichts. Sorry for that, ladies and gentlemen. Und während ich das tue, sage ich ganz kurz, was wir hier in den letzten Minuten im Einzelnen gehört haben. Dieser hier müsste es tun, ich habe nämlich zwei. Gut, ist das auch, ja, hier hinter mir ist jetzt alles korrekt. Ich wende mich nach vorne. Was haben wir gehört? Gerade verklungen sind die Dirty Projectors. Ein schon einige Jahre währendes Projekt des Amerikaners David Longstreth, der sich aber innerhalb dieser Band Amber Kaufman nennt. Ein großartig so leicht verrutschter R&B, Indie, Afro-Hip-Hop, wenn man so will. Stillness is the Move. Der Track, der das Album ankündigt, Bitter Orca, das in der nächsten Woche erscheint. Davor ein Kürzel von Mike Slott, Boxed In, dieses auch leicht verrutschte Instrumental. Und davor Darby, das hatte ich gesagt, während hier im Hintergrund Guido läuft mit dem Orchestral Lab. Dann erwarten wir die Infos und dann geht's weiter mit 1 Live 4. mit Christine Langner um 23 Uhr. Landtage von NRW und Hessen billigen Opel-Kredite. Cottbus steigt in zweite Fußball-Bundesliga ab und das Wetter wird morgen meist schön. Der Rettungsplan für Opel ist heute einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Landtage von NRW und Hessen haben dem Überbrückungskredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zugestimmt. Nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit 150 Millionen Euro. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich heute auch mit der Opel-Übernahme durch Magna beschäftigt. Dabei soll es Streit zwischen Union und SPD über die Risiken des Konzepts gegeben haben. In den USA ist ein Arzt ermordet worden, der in seiner Klinik Spätabtreibungen vornahm. Im Bundesstaat Kansas wurde der 67-jährige Mann auf dem Weg zum Gottesdienst erschossen, wahrscheinlich von einem militanten Abtreibungsgegner. Schon einmal war der Arzt von einer Abtreibungsgegnerin niedergeschossen und schwer verletzt worden. Er stand unter Polizeischutz, nachdem die militanten Abtreibungsgegner seinen Namen auf eine Todesliste gesetzt hatten. Bei einer Kunstflugvorführung im Sauerland ist ein Doppeldecker abgestürzt. Dabei wurde der 40-jährige Pilot schwer verletzt. Die Maschine war kurz nach dem Start in Meschede ins Trudeln geraten und auf einer Wiese gestürzt. Die Ursache für den Absturz ist nicht klar. Für die Zuschauer der Vorführung im Sauerland bestand nach Angaben der Polizei keine Gefahr. Nürnberg hat die Rückkehr in die erste Fußball-Bundesliga geschafft. 12 Monate nach dem Abstieg setzte sich die Mannschaft in den Relegationsspielen gegen Energie Cottbus durch. Nürnberg gewann heute im Relegationsrückspiel mit 2:0. Nürnbergs Torwart Raphael Schäfer war in Feierlaune. Ich glaube, wir sind erst wieder glücklich, dass wir es geschafft haben. Es war, glaube ich, eine schwere Geburt. Wir haben viel Nerven auch gebraucht, aber wir haben es geschafft. Man sieht, wir haben die Leute begeistert. Im Hinspiel hatte Nürnberg Cottbus mit 3:0 geschlagen. Cottbus verabschiedet sich damit nach 3 Jahren aus der ersten Fußball-Bundesliga. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht ist meist klar und trocken bei 15 bis 12 Grad. Morgen ist wieder viel Sonne angesagt. Gegen Nachmittag bilden sich dicke Wolken. Dazu kann es Schauer und Gewitter geben. Velbert kommt auf 23 Grad, Herford auf 25 und in Münster werden es bis 26. Am Dienstag gibt es viel Sonne bei maximal 25 Grad. Stauschau. Keine Staus. 1 live. Infos. Eigentlich ist alles in Ordnung mit mir, aber irgendwie verrutscht heute hier das ein oder andere. Muss vielleicht doch etwas heißer in Köln gewesen sein als anderswo. Ich kann es mir anders im Moment nicht erklären. Wir machen aber hier nicht normal weiter. Das wäre jetzt völlig falsch, das so zu sagen. Sondern mit dem neuen Album von Moderat, dem Trio aus Berlin. Das heißt auch Moderat und ich möchte hier, das passt gut, den neuen Irrtum spielen. A New Era, hier sind Moderat.

Ganz kurz zwischendurch. Wir haben eben gehört einen Mann, den ich möglicherweise hier auch schon mal unwissentlich als Frau angekündigt habe. Der Name zumindest liegt es nahe. Sarah Goldfarb ist Jean Wings Lucchini, lebt in Marseille, möglicherweise auch Italiener, aber wie gesagt, Lebensmittelpunkt das französische Marseille. Es gibt eine neue EP von ihm in Kürze, die heißt Too Slow. Und auf dem eben gehörten Track Breaking Down macht er diesem Titel Too Slow meiner Ansicht nach alle Ehre. Schöner, schmutziger, sehr langsamer Techno, House, Elektro-Funk, wenn man so will, der mich ganz klar erinnert hat an einen schon länger zurückliegenden Remix der Französin Chloé, die wir hier gerade gehört haben als Remixerin von Scratch Massive und deren Like You Said. Hier im Hintergrund könnte Chloé eine weitere Rolle spielen, denn die Clockwork Remixes von Alif Tree hat auch sie mit angestellt. Part 1 ist jetzt erschienen mit, wie gesagt, einem Chloé Remix. Ich gehe hier aber mal auf das holländische Duo TJ Kong und Nuno dos Santos, das Never Be The Same Remix. Aber Hauptartist, wie gesagt, hier jetzt Alif Tree.

Thank you. 1 Live 4. Ich habe mich hier eine ganze Weile ganz bewusst nicht gemeldet, in der Hoffnung natürlich, dass die Tracks sich hier einigermaßen gut die Hand reichen. Seit etwa 14 Tagen kenne ich die beiden neuen Tracks, erstmalige Zusammenarbeit zwischen Burial und Forthead. Von den beiden gibt's eine Maxi mit den beiden Titeln Moth, gerade gehört, und Wolf Cup, beide in der letzten Sendung gespielt, erschienen auf dem britischen Label Text Records. Relativ limitiert, wo man es derzeit auch versucht zu kaufen. Die sogenannten Stöcke sind oft leer. Ich bin heilfroh, dass mir dieses Exemplar zugespielt werden konnte. Und ich habe immer das Problem innerhalb der letzten 14 Tage. Ich will diesen Tracks, beide am liebsten, natürlich ständig spielen. Aber was spielt man zuvor und was dahinter, wenn man hier eine solche Weltklasse hat, einen Track so wunderschön mit Soundgirlanden gewissermaßen geschmückt, die mich zumindest so unheimlich schwerelos machen. Ich bin heilfroh, dass ich das Ende des Stückes hier überhaupt erwischt habe und nicht schon so selber für mich irgendwie entschwunden bin. Jetzt bin ich einfach mal auf die Idee gekommen, den Reigen der Tracks mit einem Mann eben, den wir nach dem LF3-Remix gehört haben, zu eröffnen. Dessen Existenz, beziehungsweise von dem ich nur deshalb weiß, weil ein Hörer dieser Sendung, Matthias nämlich, sich mal einen Nachmittag wohl hingesetzt hat und einfach mal Forschung, Burial-Forschung betrieben hat in den Weiten des Netzes nach dem Motto, welche Leute klingen eigentlich so ähnlich wie Burial? Und da ist er auf einen Mann gestoßen, den er mir namentlich zugespielt hat, nämlich Synchro, den ich eben gespielt habe mit Everybody Knows. Nach Synchro kam ein Artist, den ich hier mit seiner EP Massive Error, also alles so ein bisschen irrtumsbehaftet hier heute Abend, massiver Irrtum, mit dieser EP ausgesprochen gerne spiele in diesen Tagen. Das ist der Dubstep-Producer Idletech, der seit jeher, es gibt von ihm schon ein Album, verschiedene andere sogenannte 12 Inches, seit jeher zu den Driftern des Genres gehört, der gleichwohl mit Snowburst, dem eben gehörten Titel, einen sehr schönen Downbeat-Groover entwickelt hat auf seiner aktuellen EP Massive Error mit insgesamt 5 Tracks. Danach kamen die Boards of Canada mal wieder ins Spiel, zwei Schotten mit dem schon länger zurückliegenden Album Music Has the Right to Children, also Musik darf verspielt sein, darf sich kindlich geben, und tatsächlich schwirren die Boards of Canada ja auch mit ihren Synthesizern in irgendwelchen kosmischen Sphären rum und servieren gleichwohl und gleichzeitig Beats, knarzende, sehr erdige Down-to-Earth-Beats, die großartige Spanne dieser Musik letztendlich ausmachen und, glaube ich, nicht schlecht gewählt sind, wenn man danach dann, wie ich das getan habe, Burial und Forthead ins Spiel bringen möchte. So, jetzt schaue ich mal auf die Uhr, wir haben noch 8 Minuten. Jetzt würde ich eigentlich gerne, wo wir hier schon mal so schön dabei sind, noch einmal diese Idletech-EP ins Spiel bringen. Nach dem Motto, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, Massive Error mit einem weiteren Titel Strange Love, der fällt so ein bisschen in die Kategorie des Drifters, was ich eben angesprochen habe, auch ein weiterer hervorragender Titel aus dieser 5-Track-EP. Machen wir einfach erstmal weiter hier mit Idletech. We'll be right back. I said before, there are two kinds of people who die young. One is the nosy fellow, and the other is the Shaolin fighter. Shaolin fighter. Shaolin fighter. Shaolin fighter. Well, tell me then, do those fools honestly think we're going to take this thing lying down? Let's beat them up. Two kinds of people who die young. One is the nosy fellow, and the other is the Shaolin fighter. Shaolin fighter. Ganz kurz dieses Dubstep-Säbelrasseln hier kommt von Bar 9 Shaolin Style im Rob Sparks Remix. Und eben jener Bar 9 ist derjenige, der die ganz brandneue Aufnahme von Synchro, den ich eben mit Everybody Knows gespielt habe, in einen völlig anderen, massiv massakerartigen Track verwandelt. Ich will mich bemühen, die in den nächsten Tagen mir besorgen zu können. Bar 9 hier mit dem Shaolin Style Rob Sparks Remix. People die young. And who are you? Tell me what your name is. Now you are going to die. And who are you? Tell me what your name is. Now you are going to die. He said, my son, your father is cruel. The war is cruel, you do not pray. But I would risk the lives of all my sons to see his head on a stake. Eins live. Vier. Okay, ich möchte da nochmal anknüpfen, wo ich zu Beginn der Show zumindest teilweise so ein bisschen angefangen habe, nämlich mit Indie-Gitarrenmusik, die so leichte Afro-Calypso-Einflüsse hat. Und da bin ich hier zunächst mal wieder gelandet, zum erneuten Mal bei der Marching Band aus Schweden. And sing me down as I'm going. Das hier ist Musik von dem Amerikaner Brett Dennen, der in dieser Woche sein Album Hope for the Hopeless veröffentlicht, das ich noch nicht hören konnte. Dieser Track hier vorab ausgekoppelt, Make You Crazy, mit dem Fela Kuti-Sohn Femi. Passt ganz gut in die Reihe, wenngleich er mir ein bisschen zu poliert vielleicht ist. Egal, wenn man Leute wie Brett Dennen oder viele, viele andere, insbesondere aus den USA, die sich ja nun schon seit einigen Jahren auf eine Musik verschrieben haben, die sehr rhythmisch, sehr perkussiv daherkommt, mit sehr eigenen Stimmungen, was die Gitarren betrifft, die eben diesen Afro-Sound hat, so leicht karibische Einflüsse. Wenn man sie befragt nach Einflüssen, dann fällt in aller Regel unter anderem auch der Name Paul Simon und ganz

the soul. Under one great shadow, or shall take the strain. For a soul, can you give me? Can you give me? Can you give me? Can you give me? Can you give me? One last pull to tie the slack of before. 1 Live 4. Ich bin, und hoffentlich seid ihr es auch, bereit hier für einen ganz kurzen Break. Nachdem wir hier gerade Karin Dreyer Andersson gehört haben, die weibliche Hälfte des schwedischen Geschwisterpaares The Knife, die als Fever Ray vor wenigen Wochen erst noch unter eigener Regie ein Soloalbum veröffentlicht hat, aus dem es jetzt eine Auskopplung gibt. Triangle Walks ist der Track, den ich hier im Spectre Remix gespielt habe. Jetzt kann es sein, dass es weltweit 7, 8 oder gar 12 Leute gibt, die sich Spectre nennen, aber wenn es der ist, der Remixer, den ich im Auge habe, nämlich diesen Mann aus New York, diesen Wu-Tang-Clan Intimus, der zu den ganz Großen des sogenannten New Yorker Ilbien Sounds gehört, dann würde mich das sehr überraschen, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, denn ich habe Spectre in einem solchen Kontext, wie wir den Tracks hier gerade gehört haben, eigentlich noch nicht vernommen. Gleichwohl ein sehr interessanter und guter Remix, wie ich finde. Davor haben wir das Pariser Afrobeat-Kollektiv Le Frère Smith gehört, von dem es eine Single gibt, Le Marche de Smith, die mir von dem Kölner Label Melting Pot dankenswerterweise zugespielt worden ist. Ein ausgesprochen entspannter Titel, den ich da gespielt habe, nämlich den Titeltrack der aktuellen, Achtung, Single. Auch das gibt es noch. Le Marche de Smith, die Single von Le Frère Smith. Davor habe ich die britische Band Maccabees gespielt mit einem Titel namens Can You Give It. Der hatte zwar eine sehr markante Bassfigur, was das gerade erschienene neue Album der Maccabees allerdings betrifft, Wall of Arms, habe ich zu meinem großen Erstaunen feststellen müssen, dass die Band die kräftigen Konturen des Vorgängeralbums hier so ein bisschen aufgeweicht, wenn nicht sogar aufgelöst hat. Das ist ein bisweilen sogar relativ ambient und sehr intelligent geschichtet daherkommendes Album, das, auch wenn ich auf die Gefahr, dass ich den Begriff jetzt hier überstrapaziere, das auch eine ganze Reihe sogenannter Afrobeat-Einflüsse aufweist und das für mich eine echte Überraschung ist, und zwar wirklich im absolut positiven Sinne. Die Maccabees, Wall of Arms, wobei ich nicht verschweigen will, dass ich auch das Vorgängeralbum, ich habe den Titel gerade nicht im Kopf, durchaus zu schätzen wusste. Davor Paul Simon, das hatte ich ja gesagt. Wir erleben in diesen Wochen, in diesen Tagen sowas wie frühsommerliche Zeiten, frühsommerliche Tage. Und das, was ich an solchen Tagen, wenn ich das hier mal vielleicht kurz erzählen darf, am meisten schätze, das sind so schlurfige Gänge meinerseits oder unsererseits, wenn wir uns denn in einer Gruppe bewegen, so durchs Land, so Countryside, durch kleine Dörfer, wo so niemand um die Mittagszeit zu sehen ist, die Vorhänge überall zugezogen, und plötzlich staunt man, dass doch ein Hund so mehr auf 3 als auf 4 Beinen so hinkend die Straße überquert, und dann ist er auch hinter irgendeinem Holzklotz oder hinter irgendeiner Wäscheleine wieder verschwunden. Man sieht nichts, man geht durchs Dorf, nichts geöffnet, dann ist das Dorf auch schon hinter einem, dann kommt eine Bushaltestelle, bei der man sich wundert, wieso steht die hier? Man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemals im letzten Jahrhundert ein Bus jemals hier gehalten hat, geschweige denn Leute zugestiegen sind. Und diese Bushaltestellen, das sind mir eigentlich die liebsten Plätze. Erstmal werfen sie Schatten bei hochstehender Sonne, und dann sind sie zumeist auch über und über plakatiert. Und es lohnt sich, an solchen in völliger Isolation und Einsamkeit stehenden Bushaltestellen wirklich mal Halt zu machen und zu gucken, was hängen da eigentlich für Plakate. Ein solches Vergnügen hatte ich am Wochenende im Rahmen bzw. im Umfeld des Orange Blossom Festivals, das in Ostwestfalen zum insgesamt 13. Mal stattgefunden hat, in Beverungen, in der sogenannten Glitterhaus-Villa. Und als wir die dann mal verließen für 2-3 Stunden, da standen wir da an dieser Bushaltestelle. Und ich fand das herrlich, dann mal so ein Plakat zu sehen von Captain Jack. Kennt den noch jemand? Das war so ein uniformierter, also ich will jetzt nicht zu beleidigend werden, aber so ein uniformierter Kasper, der in den 90er Jahren in der Tat eine ganze Reihe von Charts-Hits hatte. Und wer sich jemals gefragt haben sollte, was ist aus diesem Mann eigentlich geworden, dem kann ich jetzt also sagen, er hängt an einer Bushaltestelle im hintersten Ostwestfalen. Nicht er selber, aber sein Plakat. Er spielte da in irgendeiner Diskothek. Ich könnte noch zig andere Veranstaltungen nennen, will das aber nicht tun, denn als wir auf das Festivalgelände zurückkamen, Da nahm uns eine amerikanische Band in Empfang mit einem Groove, der exakt unserem Gefühl, so nachdem wir so durch so ein paar Felder und verstaubte Straßen gegangen waren, entsprach. Eine Band, die so Roots-Rock-mäßig, Southern-mäßig unterwegs ist, die aus Texas kommt, die das große Talent hat, ihre Texte zum Teil wirklich vehement, langsam und sehr kompakt dabei spielen zu können. Ich habe sie auf diesem Festival erstmals kennengelernt und mir gleich ihr Album besorgt, selbst betitelt. Die Rede ist von The Band of Heathens, die ich jetzt spielen möchte. Und wenn ich eben Captain Jack erwähnt habe, dann ist der Track, der jetzt kommt, der heißt Jackson Station. Also diese fast Namensgleichheit, die ist wirklich absoluter Zufall. Hier kommt The Band of Heathens. Got a voice like sugar, it's so sweet and fine. Sister singing Amazing Grace, she right in time. And they're laying poor Papa low in the ground that he worked and sold. Now they're waiting at the Jackson Station for the train to roll. All night she got crows walking round her eyes, but she can still raise a cup in a toast to well ran dry. He left her on a Tuesday still with gin and whiskey and a bottle of pills. Now she's waiting at the Jackson Station looking over the hill. Take me away, hear that whistle play a sad, sad song. Lay me down where the river runs wide and strong. Sometimes you ride a ticket home, other times she'll leave you all alone. Just waiting at the Jackson Station for the train to roll. On the real ball line, in the backwater shack's been waking to the 419. Said she got the smoke coming out of the stack, dead running on a 10-mile track, sweating at the Jackson Station, never coming. Coming back, say, Eben gehört The Band of Heathens, selbstbetitelt ihr Album aus dem letzten Jahr, das aktuelle. Und das hier eine Band mit ihrem Album aus dem Jahr 1992, die Black Crowes, die damals mit The Southern Harmony and Musical Companion ihr bestes Album ever veröffentlicht haben auf dem Deaf American Recordings Label von Rick Rubin und produziert von dem Rubin Intimus und Freund George Draculius. So viel mal dazu, Lynx & Chemo hier. Shadows seek meaning of this puppet show. Dusty balls look like foam but feel like thick rocks. Sparks, industrial clouds, electric shocks. The mask muffles my lung, I fill the room with steam. Sung feeding off the devil's tongue, per diem. Gorilla radio transmission as the spider webs glisten. Listen, cloak dash past the mission. March of the pigs, stop secret militia. Shadow boxing techniques, split in juxtaposition. Green and stealing time, getting high off the system. Everything sent spiral like time and again. Looking up, looking up, looking up, looking up. I can't keep count of every moment, each. Four stars and grains of sand. A handful of sand contains a million grains. 1,000 handfuls make 1 billion. There are 100 billion stars in the sky. At least 50 billion galaxies in the universe. Stone cold drone scan heat in the mist. Camouflage expertise transform the size of a fist. Dead metal birds chase circles of light. Protection by the sound of flight, avoiding sight. Backpack savages blaze trails through urban alleys. Through the valley of the sun, scheme the grand finale. Lenses flare and float, flooding the scene. Transmitting through screen, this pretty hate machine. Passing street lights burn holes in the sky. Orbital pollution, constellation Gemini. Phantoms on my back, the wicked system. Monitors flashing, reality twisted. Numbers replace letters in bright neon shades. Seven signs symbolize last days in the maze. People are puppets, racing rats to a master. Blind slaves dancing naked towards disaster. Looking up, looking up, looking up, looking up, looking up. My mother died. My daddy got drunk. And they left me here, yes, to die or grow. In the middle of Tobacco Road, I grew up in prefabricated shack. When I went to high school, they pulled the clothes off my back. Lord above knows how much I lose. This mean old place called Tobacco Road, yes. Tobacco Road, let me tell you now, Tobacco Road. Talking about a road, yeah. Tobacco Road, Lord. Talking about your road. Talking about my road. Talking about a back of road. Talking about a road. But it's home. Yes, it is the only life I've ever known, I've ever known. And the Lord knows how much I love Tobacco Road, Road, Road, Road, Road, Road, Road, Road. Talking about your road, road, road. Talking about my road, road, road. You know, baby, road, road. I left my home. Cause it's dirty and it's filthy. You know it's crawling with rats, stinking with lice, but it's my home. Yes, it is. I'll tell you what I'm gonna do. I tell you what I'm gonna do. Well, I'm gonna leave. And I'll get a job. And with the help and the grace from above, I'll get me some money at the whip. Get rich, I know. Ship it on back to Tobacco Road. Yes, I will. I'll bring dynamite and I'll bring me a crane. And I'll blow it all up, tear it down, start all over again. And I'll build me top people. I'll be practicing, so yes, I will. I'll be practicing, so long to know. I'll be practicing, so yes, I will. And I'll get that thing, yes, yes, yes. Talking about your road. Talking about my road. Talking about the back road. You know I'm talking about it. I'm telling you about it. Talking about it. It's gotta be changed. It's got to be changed. I've got to change it. I have a dream. Everybody has a dream. I have a dream that I can change it. I have a dream that I can make it good once more. I have a dream that's mine and yours and mine and yours. Let me tell you about my dream. Let me tell you about my dream. We gotta build it up. We've got to build it up. Tear it down. Build it up. I had a dream one night. I had a dream one night. I was taken to a place far away from Tobacco Road. Far away. Far away from you. Far away from myself. I had a dream. I had a dream. Up above my head, I saw something. It was the most beautiful thing I've ever seen in my life. I spoke out loud. I said, you know you are the most beautiful thing I've ever seen in my life. I heard a voice tell me. I heard a voice say to me. It said, what you want? I said, I want to change it because it's wrong. I want to change it because I believe it can be better. The voice said to me, What makes you think that you are man enough to change anything? I thought for a while, and then I spoke out loud, and I said to it, I said, because I am a man, and I am a part of the things that are wrong. And if this world must go on, I have to put it right. And I know, just by looking at you, baby, that you're superior to me, and you can help me. Give me the answers, give me some answers. She turned around to me, you know what she said? She said, I can help you, but there's something I want from you is a gift. In return. Irgendetwas in der Stimme von Kimo, den wir eben mit dem Drum and Bass Producer Lynx zusammen gehört haben, hat mich zurück auf die Countryside geführt, die Tobacco Road, die wir hier von Eric Burdon, Declares War aus dem Jahr 1970 hören. Und das soll auch der letzte Track der heutigen Show gewesen sein, Ladies and Gentlemen. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören können. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao, ciao. I thought about the world we live in and how much it's nice and how good to make me feel. I was not afraid. I was not afraid anymore. I spoke up louder. I said, listen, you've got my eyesight. There isn't much more I can give. Now tell me, how do I change it? The voice said back, yes, there is. You want something more than your eyesight? I thought for a while, and I thought, what more could she want than my eyes? And then a terrible feeling crept over me as I began to realize that I understood what she was talking about. I screamed out loud. I'd love to give up my life. I'd love to give you my life. But I'm just a young man, and I have a wife. I have a wife and a baby. And if I die, I know they'll cry. So please don't take my life. Then I heard my wife say, it's all right, baby. I understand. Go ahead and do your thing. There was nowhere I could run. I heard my father say, I understand, son. Go ahead and give it. It's yours to give. Then I heard my mother say the same thing. She said, go ahead and give it away. I give it to you. And now it's yours to give to someone else. I was lost, I was lost. No place to run, no place to hide. No place to run, no place to hide. I felt it, I knew it. I could sense it, I could feel it. Creeping up from the tips of my toes, up my legs, over my knees, up over my belly, across my chest. The black shadow of death. No place to run, run, run. No place to hide. So I just lay there.